Ciao. Hallo und willkommen bei Italoport. Heute möchte ich mich mal nicht mit dem Lernen beschäftigen, sondern es soll ja hier in diesem italienisch Lernen-Podcast um verschiedene Themen rund ums italienische Lernen gehen. Und zwar möglichst didaktisch aufbereitet, abwechslungsreich. Und ein interessantes Thema ist sicherlich Sprachreise. Ja, ich war ja selbst vor kurzem erst in Siena, in der Toskana. Und habe natürlich viele Eindrücke und lustige, traurige, interessante Geschichten mitgebracht. Da will ich heute ein bisschen drüber sprechen. Ich werde es in zwei Teile aufteilen. Ich werde ein bisschen was zur Sprachreise sagen, ein paar Tipps und Tricks, die ich für sinnvoll erachte aus meinem begrenzten Erfahrungsschatz. Und würde mich freuen über Feedback, über Meinungen dazu und vielleicht ein paar Geschichten aus euren Erlebnissen in der Sprachreise. So, das ist der erste Teil, was Allgemeines. Und dann mache ich noch eine kleine Lesung, sage ich mal. Ich habe also aus Jena E-Mails geschickt an meine Freunde zu Hause. Und da lese ich einfach mal eine vor, dass man mal einen Eindruck kriegt, wie ich mich da gefühlt habe. Es ist nur halb ernst zu nehmen. So, ich fange einfach mal an mit dem allgemeinen Teil. Bevor man auf eine Sprachreise fährt, ist sicherlich die Frage zu klären, was man eigentlich möchte damit, was man erreichen möchte. Denn da hängt ganz klar der Zeitraum von ab. Also, meine Erfahrung war, dass die Leute, die in der Sprachreise waren, größtenteils 2 Wochen da waren. Das waren dann, sag mal, die Erwachsenen, die Berufstätigen. Oder es waren die jungen Schweizerinnen, frisch von der Ausbildung oder von der Schule, so Anfang 20. Und die waren gleich für 3, 4 Monate da. Es gab ganz wenige, nur die irgendwie 3 oder 4 Wochen da waren. Und da muss man natürlich wissen, in 3 Monaten ist klar, da kann man relativ viel lernen, da kann man auch ohne große Vorkenntnisse kommen. Aber für 2 Wochen, da hat man nicht viel Zeit. Ja, selbst wenn ich 20 Vokabeln am Tag lerne, dann sind das irgendwie 300 Vokabeln und ein paar Grammatikregeln. Da kann nicht so viel neues Wissen kommen. Aber was man sicherlich lernen kann, ist sprechen. Ja, einfach das Gefühl bekommen, dass man sprechen kann, den Mut aufbauen, dass man sprechen, sich auch traut zu sprechen und nebenbei auch ein paar Worte und ein paar Grammatiksachen lernen. Aber das Primäre, was man mitnehmen kann, ist das Sprechen. Und das setzt natürlich voraus, dass man schon einen recht guten Wortschatz hat. Ja, das war so auch sehr auffällig, dass die Leute, die viel gesprochen haben, auch schon einen guten Wortschatz hatten und dass sie unheimlich viel profitiert haben, wenn diejenigen, die mit geringen Vorkenntnissen kamen, auch wenig mitgenommen haben. Ja, und denen hat es dann auch nicht wirklich Spaß gemacht, weil der Unterricht dann doch einfach sehr, sehr anstrengend war und man immer Angst hatte, bloß nicht ranzukommen, fällt wieder nichts ein und ich möchte ja, aber ich kann es einfach nicht, weil mir die Worte fehlen. Und das ist doof. So, also meine Empfehlung wäre, erst auf eine Sprachreise zu gehen, wenn man schon einen recht guten Wortschatz hat. Wie viel, ist schwierig zu sagen. Ich hatte vielleicht 1200 Wörter und es war so unterste Grenze. Ich habe eigentlich alles verstanden. Da habe ich viel mitgenommen vom Verstehen, aber vom Sprechen her würde ich sagen, wäre es besser gewesen, vielleicht 2 Wochen später zu kommen und 1500 Wörter in der Größenordnung was zu haben. Da muss man sich einfach für bewusst sein. Entschuldigung, jetzt hat gerade mein Skype-Telefon geklingelt. Ich musste das mal schnell abwürgen. Also, ja, was bringt es? Also meine Meinung ist, dass ein Sprachaufenthalt vor allem Sprechsicherheit bringt. Und dann natürlich nur, wenn man auch viel spricht. Das heißt, man muss eigentlich mit der Einstellung auch hingehen, möglichst viel zu sprechen im Unterricht, aber auch mit den anderen Studenten untereinander, sobald man kann, vom Englisch auf Italienisch wechseln. Und wenn man Glück hat, muss ich fast sagen, hat man. So war das bei uns, ein Japaner dabei, der konnte kein Englisch. Und als gemeinsame Sprache hatten wir einfach nur Italienisch. Das hilft ja natürlich. So, Grammatik ist ein großes Thema. Ja, also auf so einer Sprachschule wird vor allem Grammatik gemacht. Es werden keine Vokabeln gepaukt und auch so die ganzen Übungen sind rund um Grammatik. Und das muss man einfach wissen und sich darauf einstellen. Mein persönliches Problem ist, dass ich denke, ich spreche relativ fehlerfrei Deutsch, kann aber keine Grammatik Deutsch und kann sie dementsprechend auch nicht Italienisch und hatte da sehr, sehr große Mühe mit, weil sie von allen möglichen Sachen gesprochen hat, die ich einfach nicht verknüpfen konnte, weil mir die Grundlagen einfach gefehlt haben. So. Also darauf einstellen, Grammatik und in dem Zusammenhang auch sich ruhig Grammatikmaterial mitnehmen. Also ein gutes Grammatikbuch. Es gibt von Pons diese Folie laminierten Schnellübersichten für verschiedene Grammatikthemen. Das finde ich noch sehr nützlich. Da ist es relativ schwierig, deutsche Lehrbücher zu finden. Es gibt natürlich mehrere Buchhandlungen und man kriegt auch Sprachkurse da und alles, was dazu gehört. Aber dann nicht Deutsch, sondern halt auf Italienisch. Das ist also ein bisschen schwierig. Es gibt in der Bücherei oder Bibliothek in der Sprachschule, jedenfalls in Siena, aber die ist sehr rudimentär. Also da würde ich nicht draufsetzen. Was gibt's noch? Internet. Bei uns in der Sprachschule gab es einen Internetanschluss. Das war noch gut. Es gab mehrere Computer, die eigentlich nie gingen. Aber es gab einen Wireless-Anschluss, der relativ häufig ging. Ja, nicht immer. Es war immer ein Abenteuer. Morgens bin ich immer eine Stunde extra hingegangen, extra früher. Und häufig war die Tür noch gar nicht offen. Erst eine halbe Stunde später oder da war sie offen, aber der Internetanschluss ging nicht oder erst später oder ging erst nach der Schule. Italienische Lebensweise halt. Einfach flexibel sein. So, und zum Abschluss würde ich dann einfach nochmal eine von meinen E-Mails vorlesen und hoffe, dass das ein bisschen die Stimmung weckt und ein bisschen die Stimmung rüberbringt. Das ist mitten aus der Zeit, also es fehlt natürlich ein bisschen das Vor und dahinter, aber ich denke, es ist verständlich. Donnerstag. Wir haben heute über reflexive Verben gesprochen. Und wer nicht weiß, was das ist, ja, das ist keine Schande. Ich habe es tatsächlich geschafft, Maria Angela, das ist meine Lehrerin gewesen, also Maria Angela, zu schaffen. Sie hat nicht verstanden, warum ich nicht verstanden habe, wie das geht. Und ich habe halt ihre Erläuterung auf Italienisch nicht verstanden. Aber wir üben das morgen nochmal. Dann habe ich ihr mein Grammatikbuch auf Deutsch in die Hand gedrückt und sie hat mir die entsprechende Seite rausgesucht und heute Abend habe ich hier also reflektiert. In vielfacher Weise. Ja, ich habe die E-Mails immer abends bei mir in der Bude geschrieben. Anyway, was ich eigentlich erzählen wollte. Wir sollten also beschreiben, wie unser Morgen aussieht. Ich also, mi sveglio, ich erwache mich, mi alzo, ich stehe mich auf und dann chiudo la finestra, aber nicht mi chiudo, weil das nicht reflexiert wird. Ja, und dann ging's los. Sie hat mich in ihrer blumigen und sehr energischen Art angeschrien und versucht mir zu erklären, dass ich ja wohl aprire meinte, öffnen. No, sagte ich. Und certo. Dann musste Manuela das Fenster aufmachen, weil Maria Angela immer noch dachte, ich würde öffnen und schließen verwechseln. Aprire, schrie sie immer noch und zeigte auf das Fenster. Es war für sie schlicht undenkbar, dass ich mit offenem Fenster schlafe. Da saß sie dann also, raufte sich die Haare und ich war very amused, wie der Engländer sagen würde. Sie hat mich eh ein wenig auf dem Kieker und macht sich lustig über den Tedesco in Switzerland. Weil ich auch sonntags früh aufstehe und weil ich samstagabends lese, statt wie Manu in die Diskothek zu gehen und solche Sachen. Und dass ich schon um 7 im Büro bin, mochte sie gar nicht glauben. Dabei fiel mir halb, mezzo, nur nicht ein. Hätte ich wirklich 6.30 Uhr gesagt, hätte sie mich wahrscheinlich körperlich angegriffen. So, das war ein kurzer Ausschnitt aus meinem Siena-Aufenthalt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Start ins Wochenende. Ciao, ciao.